Erster, hört mir zu, ihr Länder. Wartet auf meine Worte, ihr Völker. Kommt herbei und sprecht. Lasst uns zusammen vor Gericht gehen. Zweiter, wer hat einen Mann aus dem Osten gerufen? Er siegt überall. Wer gibt ihm Völker und Könige? Er macht ihre Waffen schwach wie Staub. Dritter, er jagt seine Feinde. Er bleibt sicher. Er geht schnell, wo kein Weg ist. Vierter, wer hat das alles gemacht? Ich, Jahwe, habe es getan. Ich habe die Menschen gemacht. Ich bin immer derselbe. Fünfter, die Länder sahen es und bekamen Angst. Die Menschen auf der Erde zitterten. Sie kamen zusammen. Sechster, einer half dem anderen. Sie sagten, habt Mut. Siebter, der Handwerker sprach dem Goldschmied Mut zu. Sie machten Götterbilder. Sie sagten, die Arbeit ist gut. Sie machten die Bilder mit Nägeln fest. So konnten sie nicht umfallen. Achter, aber du, Israel, bist mein Diener. Ich habe dich, Jakob, erwählt. Du bist von Abraham, meinem Freund. Neunter, ich habe dich von weit her geholt. Ich habe dich gerufen. Ich sagte, du bist mein Diener. Ich habe dich erwählt und nicht weggeworfen. Zehnter, hab keine Angst, denn ich bin bei dir. Ich bin dein Gott. Ich mache dich stark. Ich helfe dir. Ich halte dich mit meiner starken Hand fest. Elfter, alle, die dich hassen, werden sich schämen. Sie werden verschwinden. Alle, die gegen dich kämpfen, werden sterben. Zwölfter, du wirst deine Feinde suchen. Du wirst sie nicht mehr finden. Alle, die dich bekämpfen, werden nichts sein. Dreizehnter, ich, Jahwe, dein Gott, halte deine Hand. Ich sage, hab keine Angst. Ich helfe dir. Vierzehnter, hab keine Angst, Jakob, du kleines Israel. Ich helfe dir, sagt Jahwe. Der Heilige Israels rettet dich. Fünfzehnter, ich mache dich stark wie ein neues Werkzeug. Du wirst Berge zerkleinern. Du wirst Hügel wie Spreu machen. Sechzehnter, du wirst sie wegwerfen. Der Wind wird sie wegtragen. Du wirst dich über Jahwe freuen. Du wirst den Heiligen Israels loben. Siebzehnter, arme Menschen suchen Wasser. Es gibt kein Wasser. Sie haben großen Durst. Ich, Jahwe, höre sie. Ich, der Gott Israels, verlasse sie nicht. Achtzehnter, ich mache Flüsse auf den Bergen. Ich mache Quellen in den Tälern. Ich mache die Wüste zu einem See. Trockenes Land wird Wasser haben. Neunzehnter, ich pflanze Bäume in der Wüste. Ich pflanze Zedern, Akazien, Myrten und Ölbäume. Ich pflanze auch Zypressen, Ulmen und Buchsbäume. Zwanzigster, so sollen alle Menschen sehen. Sie sollen wissen, dass Jahwe das gemacht hat. Der Heilige Israels hat es getan. 21. Bringt eure Sache vor, sagt Jahwe. Zeigt eure Beweise, sagt der König Jakobs. 22. Kommt herbei und sagt uns, was passieren wird. Sagt uns, was früher war. Dann können wir es verstehen. Oder sagt uns, was kommen wird. 23. Sagt uns, was in Zukunft kommt. Dann wissen wir, dass ihr Götter seid. Macht etwas Gutes oder Schlechtes. Dann können wir es sehen und staunen. 24. Aber ihr seid nichts. Eure Taten sind wertlos. Wer euch wählt, ist schlecht. 25. Ich habe einen Mann aus dem Norden gerufen. Er kommt aus dem Osten. Er wird meinen Namen bekannt machen. Er wird Herrscher wie Lehm treten. 26. Wer hat das früher gesagt? Wer hat es vorher gesagt? Niemand hat es gesagt. Niemand hat eure Worte gehört. 27. Ich sage zuerst zu Zion, deine Kinder sind da. Ich sende einen Boten mit guter Nachricht nach Jerusalem. 28. Ich schaue, aber niemand ist da. Es gibt keinen Ratgeber. Ich kann sie nicht fragen. Sie können mir keine Antwort geben. 29. Alle Götter sind nutzlos. Ihre Werke sind nichts wert. Ihre Götterbilder sind nur Wind.